Der Verrat. Breslau, 1933. Kleinbürgerwohnung. Eine Frau und ein Mann stehen an der Tür und horchen. Jetzt sind sie unten. Noch nicht. Sie haben das Geländer zerbrochen. Er war schon bewusstlos, wie Sie ihn aus der Wohnung geschleppt haben. Ich habe doch nur gesagt, dass das Radio mit den Auslandssendungen nicht von hier kam. Du hast doch nicht nur das gesagt. Ich habe nichts sonst gesagt. Schau mich nicht so an. Wenn du nichts sonst gesagt hast, dann hast du eben nichts sonst gesagt. Meine ich auch. Warum gehst du nicht hin auf die Wache und sagst aus, dass sie keinen Besuch hatten am Samstag? Ich gehe nicht auf die Wache. Das sind Tiere. Wie sie mit ihm umgegangen sind. Es geschieht ihm recht. Warum mischt er sich in die Politik? Sie hätten ihm nicht die Jacke zu zerreißen brauchen. So dick hatte es unser einer nicht. Auf die Jacke kommt es doch nicht an. Sie hätten sie ihm nicht zerreißen brauchen.